lebte einfach in den Tag hinein. Er wollte alles und noch mehr, man sagte niemals nein. Hatte keine Etikette, keinen heiligen Schein. Wild, laut und jung und voller Energie. Ich schwelge in verruchter Melancholie. Fast jede Nacht wurde zum Tag gemacht. Krawalle inklusive oftmals ausgemacht. Licht ist tot und die Nacht dann im Knast verbracht. Feuer im Blut, im Herzen diese Glut, die in mir brennt so heiß und niederlich. Blickst du dem Teufel auch ins Angesicht? Wir stehen fest und trotzen gar der Pest. Freundschaft für ewig lautet das Gebot. Leben länger bleiben wilde Jungs. Und je älter wir werden, bereuen werden wir nie. Gegen euer Spießbürger-Dasein, jede Antipathie, grenzenlose Verachtung, eine wahre Phobie. Feuer im Blut, im Herzen diese Glut, die in mir brennt so heiß und niederlich. Blickst du dem Teufel auch ins Angesicht? Wir stehen fest und trotzen gar der Pest. Ewig lautet das Gebot. Wir überlisten gemeinsam auch den Tod. Brenzliche Harmonie in einer explosiven Zeremonie. Niemals verzagen, niemals aufgeben, niemals weichen. So ist unser Leben. Niemals Krieg. Wir werden aufrecht stehen, bis wir dann einst zu Staub und Asche vergehen. Durchtrieben, hitzig, voller Testosteron, explosiv wie eine nukleare Kernfusion, ungezügelt, unersetzlich, mild und hemmungslos.